WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die selbstkritisch das über sich sagen. Ich bin ein schlechter Mensch. Also wer von euch sagt das? Wer von euch hat zum Beispiel jemandem Gewalt angetan und sagt deshalb, ich bin ein schlechter Mensch? Vielleicht hat jemand von euch die eigene Mutter schlecht behandelt oder das Kind geschlagen, das Kind misshandelt, das Kind missbraucht. Wer von euch hat den Partner vielleicht um Hab und Gut gebracht? Wer von euch ist extrem narzisstisch und exzentrisch und letztendlich sagt ihr deshalb, ja, ich bin eigentlich ein schlechter Mensch? Oder wer von euch hat vielleicht eine sehr schwere Straftat begangen und kommt damit nicht zurecht? Wir können gern drüber reden und ich bin gespannt auf eure Anrufe. Oftmals ist es ja manchmal nur eine Tat, die man im Leben zu verantworten hat. Und deshalb sagt man so über sich, naja, das hätte nicht passieren dürfen. Eigentlich bin ich ein schlechter Mensch. Wer von euch sagt vielleicht, dass er ein schlechter Mensch war und hat das durch vielleicht gute Taten wieder hingebogen? Also ein großes Thema. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 1 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin zu unserem Thema Ich bin ein schlechter Mensch ist 19 Jahre alt und heißt Victoria. Guten Morgen, Victoria. Hallo, Domian. Hallo, Victoria. So, das ist ja schon mal sehr mutig, wenn du dich hier meldest. Da gehört ja schon eine Portion Mut zu, wenn man dann sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Du sagst das folglich. Ja, und zwar, ich schaue deine Sendung schon wahnsinnig oft an und ich habe mich halt jetzt endlich mal getraut anzurufen, weil ich öfter Streit mit meinen Eltern habe. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes in meinem Alter, das haben ja viele. Aber ich finde, bei mir geht es ja über kleine Auseinandersetzungen irgendwie schon hinaus. Also das sind schon größere Streite und das ist immer häufig. Ja. Um was geht es denn da hauptsächlich in den Streitereien? Das sind kleinere Sachen. Also manchmal ist es entweder die Schule oder mein Verhalten, das meinen Eltern nicht passt oder irgendwelche Kleinigkeiten, die sich halt manchmal einfach hochschaukeln, wo es dann eskaliert. Das kann unterschiedlich sein. Aber wenn das nur Kleinigkeiten sind, warum sagst du dann von dir, ich bin ein schlechter Mensch? Weil ich selbst gemerkt habe, dass ich es manchmal regelrecht provoziere oder es darauf anlege. Das ist mir schon selber aufgefallen, dass ich ja irgendwie schon, das kann man ja schon fast Streitsucht nennen, dass ich es wirklich provoziere und darauf anlege, dass wir uns halt streiten. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du es gezielt angelegt hast, dass es zum Streit kommt? Ja, also das letzte Mal, als ich mit ihm gestritten habe, da ging es dann eben um Schule. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit war ich vielleicht nicht immer die beste Schülerin, aber jetzt, wo ich auf einer neuen Schule bin, läuft es wesentlich besser. Meine Eltern haben natürlich trotzdem Angst, dass ich wieder schlechter werde und so hat sich das dann eben irgendwie halt, wegen den unterschiedlichen Ansichten haben wir uns dann halt gestritten, dass es dann so weit eskaliert, dass sie dann halt wirklich gemeint haben, dass ich ihnen aus den Augen gehen soll und verschwinden soll. Die haben mich dann auch indirekt rausgeworfen und ich habe dann bei Freunden übernachtet. Aber wenn du dann mal in stillen, selbstkritischen Stunden so in dich hineinhorchst, was motiviert dich denn zu diesem schlechten Verhalten? Was ist es? Ja, genau das ist mein Problem. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Ich empfinde auch meistens nach den Streiten gar nicht so die große Reue. Hätte meine Schwester mir nicht gesagt, dass es meinen Eltern ziemlich nahe gegangen ist, hätte ich das wahrscheinlich nicht mal wirklich gemerkt. Weil das ist dann meistens so danach, dass sich das widerlegt und dann halt wieder der ganz normale Alltag beginnt. Und ja, das ist halt so mein Problem, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich mein Verhalten ändern soll und ja. Na, immerhin hast du die Schwester, die dir das schon mal sagt. Das ist ja gut. Das heißt, die hält dir schon mal einen Spiegel vor. Ja, genau. Wenn dir das dann hinterher so gesagt wird und in gewisser Weise dann schon ein wenig klar wird, wie verhältst du dich dann gegenüber deinen Eltern? Tust du so, als wäre nichts geschehen oder entschuldigst du dich auch schon mal? Ja, also mit Entschuldigen habe ich irgendwie ein Problem. Also es fällt mir manchmal sehr schwer, sich bei ihm zu entschuldigen. Aber als meine Schwester mir eben das gesagt hat, dass meine Eltern sehr nahe gegangen ist und dass sie sogar teilweise an meiner Familienbindung gezweifelt haben, dass sie mittlerweile glauben, dass ich sie nur als Mittel zum Zweck sehe, weil ich eben als Schüler nirgendwo anders hin kann. Und sie zweifeln sogar fast daran, dass ich sie liebe als meine Eltern, was ja irgendwie selbstverständlich ist. Und das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, deswegen hat mich das auch dazu animiert, halt über mein Verhalten nochmal nachzudenken, ob das wirklich so in Ordnung ist, aber ich weiß halt eben nicht, wie ich es ändern soll. Hast du sie angesprochen, deine Eltern? Nee, noch nicht, weil sie sind zurzeit nämlich im Urlaub, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt, mir darüber im Klaren zu werden, aber ich habe noch nicht mit ihnen drüber geredet. Victoria, das fände ich einen guten Weg. Das würde auch, das fände ich toll, da hätte ich Respekt vor dir, wenn du demnächst deine Eltern ansprichst und ihnen das mal so sagst, dass dir das schon leid tut, wenn dein Verhalten so eine krasse Wirkung hat und dass dir das bisher gar nicht so bewusst geworden ist. Ich glaube, das ist ein guter Weg zur Selbsttherapie, wenn man das so ausspricht. Und sag ihnen doch, dass sie dir das offen sagen sollen, wenn du zu weit gehst. So kann man sich ja auch besser erfahren in dem, was man tut. Ja, also ich merke es schon, also jeder Mensch merkt ja beim Streiten so diesen einen Punkt, wo man eigentlich wirklich unter die Gürtellinie geht und zu weit geht. Das merke ich schon, aber ich gehe halt trotzdem über diesen Punkt hinaus. Ich weiß selber nicht so genau, ja, warum. Aber das Tolle an dir ist, dass du 19 Jahre erst bist. Du kannst das noch trainieren. Insofern stimmt das wahrscheinlich nur oberflächlich. Ich bin ein schlechter Mensch. Dein Verhalten ist vielleicht bisweilen schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dass du kein schlechter Mensch bist. Und mit 19 Jahren kann man noch viel an sich korrigieren. Mit 29 ist das schon schwieriger, mit 39 fast gar nicht mehr möglich, geschweige denn, wenn man noch älter wird. Aber in dem Alter ist es eine grandiose Möglichkeit, sich noch zu formen und zu modellieren. Sprich mit deinen Eltern. Sag denen, die sollen dir sagen, wenn du wieder mal zu weit gegangen bist. Und dann kannst du mehr über dich reflektieren. Okay. Da brichst du dir keinen ab. Letztendlich kannst du nur davon gewinnen. Denn wenn du das so weitermachst, ist das ein ganz egomanisches Verhalten. Und das wird dir immer wieder im Leben Schwierigkeiten bereiten. Und du wirst dadurch Menschen vor den Kopf stoßen. Mhm. Bist du denn bei anderen Leuten, bei Freunden auch so krass? Manchmal. Also es ist halt oft so, dass wenn ich mich streite, dass es mir dann halt relativ egal ist. Und ich kriege auch öfter vorgeworfen, dass ich halt relativ herzlos und kalt bin. Man kann in einem Streit und man kann mit Worten so viel zerstören und so viel verletzen. Deswegen muss man da, wenn man merkt, dass man so gepolt ist, sehr vorsichtig sein. Und man muss das Gespräch mit dem anderen suchen hinterher, um das klar zu klären, um das hinzubiegen und so weiter. Also ich rate es dir. Ich rate es dir. Mach es. Du kannst nur gewinnen. Du verlierst dabei nichts, gar nichts. Okay, ich werde es versuchen. Ja. Überwinden dazu. Ja, das ist eine Überwindung erstmal. Man schämt sich, man hat auch Stolz. Ja, aber, richtig. Das ist mein größtes Problem. Ja, aber das ist falscher Stolz. Die ganz großen Menschen können sich entschuldigen und die können auch selbstkritisch mit sich umgehen. Das musst du dir so als Ziel, glaube ich, so als Leid. Ich werde es versuchen. Ja. Liebe Victoria, alles Gute und gutes Gespräch mit deinen Eltern wünsche ich. Ich hätte noch eine kleine Bitte. Und zwar, ich und meine beste Freundin, wir schauen deine Sendung immer und ich wollte fragen, ob ich vielleicht 2 Autogramme habe. Na klar, wir rufen dich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Alles klar? Okay, danke schön. Okay, tschüss, Victoria. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade reingeschaltet haben, reingezappt sein, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich frage euch, wer von euch sagt das über sich selbst? Ich bin ein schlechter Mensch. Vielleicht habt ihr sehr viel gelogen in eurem Leben oder eine große Lüge zu verantworten. Vielleicht habt ihr sehr viel betrogen. Vielleicht betrügt ihr sogar im Moment immerzu und permanent euren Freund oder eure Freundin, euren Ehepartner. Vielleicht hattet ihr in eurem Leben oder gab es in eurem Leben eine schwere Straftat, die euch auch dazu verleitet, dass ihr sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Angelika und Angelika ist 22. Guten Morgen, Angelika. Hallo Domian, wie geht's dir? Dankeschön, danke. Und selbst? Ja, es geht so. Also für einen schlechten Menschen ist das ja schon mal sehr höflich. Ja, danke schön. Aber du sagst das von dir, ich bin ein schlechter Mensch? Ja, ich bin ein schlechter Mensch, ja. Warum? Sagen alle zu mir. Ah, warum? Ich habe mit 18 einen One-Night-Stand gehabt und habe dabei ein Kind gezeugt und ich war dabei auf der Straße eigentlich und naja. Wie? Du warst auf der Straße? Also meine Eltern haben mich immer geschlagen oder haben zu viel getrunken, haben Alkohol getrunken. Naja, und dann haben sie mich irgendwann auf die Straße gesetzt und ihnen war das alles egal und naja. Und dann bist du schwanger geworden von irgendjemandem? Einer fremden Person, ja. Und naja, also ich durfte bei ihm sogar wohnen und so weiter, war alles gut und hatten auch schon Planung gehabt und naja, also wir kannten uns wie gesagt erst einen Tag, aber wir waren so verliebt. Das war schon, ja, schön. So, und dabei ist halt ein Kind rausgekommen, der hat nicht aufgepasst und ich wollte das Kind natürlich nicht, weil ich konnte auf keinerlei Unterstützung warten von meinen Eltern oder so und als ich ihnen das dann erzählt habe, mein One-Night-Stand, hat er sofort abgeblockt und naja, hat seine Nummer auch geändert und so weiter. Und da stand ich dann alleine. Aha, der und da hat den Kontakt ganz abgebrochen. Genau, ganz abgebrochen. Und da habe ich dann überlegt, mein Kind in die Mülltonne zu schmeißen. Oh. Ja, weil, wie gesagt... Aber der hat dich verlassen, da warst du noch schwanger. Genau, ja. Als ich ihn, also ich habe ihn das ja sofort erzählt, als ich da die Information hatte, dass ich schwanger bin. Und da hat er dann gleich abgezischt und hat sich nie wieder gemeldet. Und wie gesagt, meine Eltern, auf die kann ich pfeifen, sind Idioten, wenn ich das mal so sagen darf. Und der ist abgehauen, du hattest ja bei dem gewohnt. Nun warst du schwanger, wo hast du dann gewohnt? Auf der Straße. Weiter auf der Straße? Ja, also ich war zwischendurch mal im Frauenhaus oder so, aber sonst eigentlich nur auf der Straße. So, dann gingen dir Gedanken durch den Kopf, wenn das Kind auf die Welt kommt, ich schmeiß es weg. Genau, ja. Was ist dann real passiert, wirklich passiert? Nein. Also das hatte ich auch nicht, nein. Also ich hatte, wie gesagt, mit den Gedanken gespielt, aber ich habe es nicht getan, weil das wäre wirklich sowas von Sünde gewesen. Und Also du hast das Kind dann bekommen? Genau. Ja, und was ist dann geworden aus dem Kind und dir? Es ist ein Junge geworden und ich habe das Kind am nächsten Tag zum Jugendamt gegeben, habe das dann vor der Tür gesetzt und habe gesagt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich war fertig mit Nerven. Wo hast du das Kind denn zur Welt gebracht, wenn du bis dahin auf der Straße gelebt hast? Ich war im Krankenhaus. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, weil ich gemerkt habe, ich wurde hingefahren von jemandem, weil meine Fruchtblase fast geplatzt ist auf der Straße, wäre ein bisschen peinlich gewesen. Und dann bin ich ins nächste Krankenhaus und da... Die haben dich dann versorgt. Aber während der ganzen Schwangerschaft, wo ja die meisten Frauen sehr vorsichtig mit sich sind und tausend Sachen machen, warst du obdachlos und hast auf der Straße gelebt? Ja, richtig. Ich war nur auf der Straße. Keine gynäkologischen Untersuchungen zwischendurch mal? Überhaupt nicht. Wurde sogar vergewaltigt. Eigentlich wollte ich das nicht sagen, weil das ja nicht das Thema ist, aber wurde ich auch. Während du schwanger warst? Ja, richtig. Es ist schon ganz schön viel passiert und meine Eltern interessieren sich einen Scheiß dafür. Also. So, dann ist das Kind geboren, wie du gerade gesagt hast. Dann hast du es abgegeben und du weißt heute nicht, wo das Kind ist. Zum Teil. Ich weiß schon, dass es in der Pflegefamilie ist und ich würde alles dafür tun, mein Kind wiederzusehen. Na, und du hast nie mal Kontakt zu der Pflegefamilie aufgenommen? Ich weiß nicht, also die geben mir ja nicht die Kontaktdaten, genau. Ach so. Und ich habe auch schon öfters mit Selbstmordgedanken gespielt. Na, deswegen halt. Und du sagst von dir, ich bin ein schlechter Mensch, weil? Weil ich mein Kind abgegeben habe. Oder eigentlich auch schon in die Mülltonne schmeißen wollte. Unmittelbar, nachdem du das Kind damals abgegeben hast, wie hast du dich da gefühlt? Zum Teil erleichtert, weil ich wollte nicht, dass das Kind irgendwie auf der Straße aufwächst, dass es eine Familie hat wenigstens, die sich um das Kind kümmert. Und zum anderen Teil war ich schon traurig, das Kind wegzugeben. Das können wir Männer uns ja gar nicht vorstellen. Das ist ja schon ein ganz, ganz, ganz besonderer Vorgang, schwanger zu sein und den eben auch ein Kind zur Welt zu bringen. Du hast das Kind gesehen, du hast es wahrscheinlich in den Armen gehabt, direkt nach der Geburt oder unmittelbar oder irgendwann danach. Hat sich schön angefühlt, aber... War es ein Glücksgefühl zunächst? Ja. Oder, ja, also kein Fremdkörper, den du eigentlich gar nicht haben wolltest. Ein Teil da irgendwie ein Fremdkörper, weil auf meinen Freund, also auf meinem One-Night-Stand konnte ich mich ja auch nicht verlassen. Ne? Es war ja auch nicht geplant, dass wir ein Kind bekommen, aber dass er dann einfach nichts macht und nichts sagt und abhaut, das finde ich echt scheiße. Was ist denn dann weiter mit dir geschehen? Du hast das Kind abgegeben, du warst vorher obdachlos und und dann? Ja, dann, ich war noch immer auf der Straße und irgendwann bin ich dann nach Österreich gegangen und habe da neu angefangen und habe mir dann einen Job gesucht und habe eine Ausbildung gemacht und naja, irgendwann hatte ich dann auch alles und naja, war zufrieden. Und du lebst jetzt im Moment auch noch in Österreich? Ja, also im Moment bin ich in Deutschland bei zu Besuch bei jemandem, ich wohne in Österreich, ja. Das heißt, du führst jetzt ein ganz normales bürgerliches Leben. Du hast deinen Beruf, deine Wohnung. Hast du auch einen Partner inzwischen wieder? Nein, also einen Partner möchte ich auch gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Also einen Partner wünsche ich mir auch nicht mehr. Und ne, also das ist alles. Wie oft denkst du an dein Kind? Jeden Tag, jede Sekunde, jetzt auch gerade auch. Und ich will ja sehen, wie es aussieht. Ich hab nicht mehr mitgekriegt, ob er das erste Wort gesagt hat, was das war. Und naja, alles, ne? Ich bin ja nicht genau informiert, wie die Gepflogenheiten bei Pflegefamilien sind. Wirst du nie Kontakt zu dem Kind bekommen? Also ich war beim Jugendamt und die hatten mir dann gesagt, dass es keine Informationen gibt und die nichts wissen angeblich. Aber habe ich nicht geglaubt, deswegen habe ich meinen Anwalt eingeschaltet und der hat dann herausgefunden, dass das Kind in einer Pflegefamilie ist. Kontaktdaten und so weiter, weiß er nicht. Also, Also die haben das Kind nicht adoptiert, das ist eine Pflegefamilie. Genau, ja. Und es ist halt sehr schwer für mich, damit klarzukommen. Ich habe auch jetzt, wo mein Leben hier in Österreich eigentlich so schon perfekt sein kann, da fehlt was, ne, bei mir, mein Kind halt. Und ich spiele auch noch immer mit Selbstmordgedanken, wenn ich mich in irgendwie in einer Lage fühle, wo ich gerade schlecht drauf bin oder so. Immer ein bisschen schwierig, obwohl ich Anwältin bin sogar. Ich verdiene eigentlich ganz gut. Du bist Anwältin? Ich bin Anwältin, ja. Also, naja, nicht ganz. Also, ich bin noch... Naja, du hast Jura studiert? Ja. Du bist mit 22 schon Anwältin? Nein, ich bin keine feste Anwältin. Also du bist noch im Studium oder was? Genau, ich bin noch im Studium. Ja. Ach so. Genau, also das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Ja, weil du gerade sagst, ich habe eine Ausbildung gemacht. Was war das für eine Ausbildung? Also hast du schon mal Pipi oder Kacke gefressen? Das ist lustig, ne? Domi, du kleine Pupi. Das ist aber ein übler Scherz. Gerade mit so einem Thema, ich bin da ja sonst überhaupt gar nicht fimschig oder empfindlich, aber mit so einem Thema macht man keinen Scherz. Da tut man mir hier nicht weh, sondern man tut den Menschen weh, die wirklich in einer solchen Situation waren. Und genau solche Situationen, wie diese angebliche Angelika gerade erzählt hat, die gibt es ja leider zu Genüge. Und das ist wirklich eine üble, üble Sache. Wie gesagt, mir, du wirst wahrscheinlich jetzt gerade noch zusehen oder zuhören, sogenannte Angelika, mir machst du da keinen Schaden mit. Aber es ist eine ganz miese Nummer, sowas zu machen. Eine ganz miese Nummer. Dann erzähl mir lieber in der offenen Themennacht irgendeine schräge Sexgeschichte, aber nicht sowas. Das ist übel. So, hier ist Kerstin. Kerstin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Kerstin. Ja, hi, Domian. Hallo, Kerstin. Mein Gott, das hat mich jetzt aber geschockt. Ja, das ist wirklich... unter aller Sau, ne? Kann man so sagen. Mehr als das. Ja, mehr als das. Das finde ich auch. Das ist wirklich... Aber so sind die Menschen, so ist das Leben. Und jetzt gucken wir nach vorn. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt mit dir. Ich unterhalte mich mit dir, Kerstin. Schön, dass du angerufen hast. Und du sagst auch etwas Selbstkritisches. Ja. Ich bin ein schlechter Mensch. Warum? Also ich hatte erstmal eine schlechte Kindheit. Dann hatte ich einen super... der Freund, den ich auch geheiratet habe, aber war in der Beziehung unzufrieden. Und dann kriegten wir ein Kind. Und ich fühlte mich aber, nachdem wir nach den Schwiegereltern gezogen sind, unwohl, weil ich eben halt nicht so ein Elternhaus hatte. Ich fühlte mich bedrängt von den Schwiegereltern und dann drehte sich alles nur um mein Kind und ich hatte das Gefühl auch, sie würden mir mein Kind irgendwie wegnehmen. Wie alt warst du da eigentlich zu dem Zeitpunkt? 27, okay. Ja, und dann hatte mein damaliger Mann, der hatte einen Freund von Kindergarten an Und ja, und in den habe ich mich dann verliebt, habe dann meinen Ehemann betrogen und habe ihn auch wegen diesem Freund verlassen. Kannst du dir vorstellen, was das gegeben hat? Und das Kind? Bitte? Und das Kind? Die war immer bei mir. Die war bei dir. Also du hast das Kind mitgenommen. Ja, ja. Ich habe auch, er ist von mit mir dreimal bis zum Oberlandesgericht gegangen, wollte mir mein Kind wegnehmen. Er hat aber alles verloren. Naja, letztendlich bin ich dann mit seinem Freund zusammengekommen und den ich ja nur auch kannte all die Jahre. Und wir haben dann 17 Jahre zusammengelebt, nicht verheiratet. Also, Kerstin, ich unterbreche mal kurz. Bis hierhin ist das eine Geschichte, wie sie tausendfach passiert. Noch spüre ich keinen schlechten Menschen. Okay, erzähl weiter. Ja, aber mit 12 Jahren, meine Tochter ging aufs Gymnasium, habe ich sie morgen zur Schule gebracht. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Wiel. Gut. Wiel? Wiel. Wiel, in der Nähe von Gummersbach. Ja. Ja, natürlich, klar. Ja, ja, im Bergischen, Oberbergischen. Aber auf dem Dorf in Nallingen und ich habe da meine Tochter dann immer Marienberghaus und sagt ihr vielleicht mehr was? Ja, nicht so genau, aber egal. Hamburg, ist egal. Auf jeden Fall habe ich meine Tochter zur Schule gebracht und sie ist rein und hinten wieder raus. So, und... Wie, sie geht vorne rein und hinten wieder raus? Ja. Wo geht sie denn hin? Ja, immer weg, immer weg. Aber und das ging 2 Jahre so. Und das hast du nicht mitbekommen? Doch. Doch? Doch, doch. Ja, wo ist sie denn hingegangen? Ja, zu irgendwelchen Kiffern oder sonst irgendwas. Dazu muss ich aber sagen, meine Tochter, die hat das Gehör verloren mit 10 Jahren durch eine Mumps-Hirnhautentzündung und sie trug eine Brille und hatte eine Zahnspange. Ja, und da wurde sie dann immer gemobbt und so. Das habe ich aber nicht mitgekriegt, weil ich da auch sehr viel, ja, tagsüber nicht, aber abends viel getrunken habe. Ach so. Ja, und dann war es immer weg. Ja, bis dass sie dann nachher in Thüringen in der geschlossenen Klinik gelandet ist. Nach welcher Zeit hast du das denn mitbekommen, dass sie gar nicht mehr zur Schule geht? Relativ schnell. Und warum bist du da nicht eingeschritten? Ich habe alles gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Nur sie hat mich dann verprügelt. Deine eigene Tochter hat dich verprügelt. Ja, sie hat gesagt, Mama, du bist scheiße, du bist schuld dran, dass mir so scheiße geht. Und ja, das, die Schuld hatte ich natürlich bei mir. Warum habe ich das alles gemacht? Ich habe sie aus allen doch rausgerissen. Ne? Sie hat es doch eigentlich gut gehabt. Nur ich habe meinen Kopf durchgesetzt und, wie gesagt, habe sie aus allem rausgerissen. Ja, ich habe aber irgendwie immer alles versucht, habe es zum Reiten, Taekwondo, irgendwo hingeschickt und war immer dabei. Naja, irgendwie mit 12 Jahren ist sie mir aus der Hand geglitten und dann war sie dann manchmal 3 Wochen weg, 4 Wochen weg, dann mussten wir sie suchen und das hat dann mein Ex, mein Lebensgefährte, alles, wir haben alles getan und sie ist dann letztendlich in Thüringen in der Klinik gelandet. Erziehbare Kinder, weil sie einer Therapeutin da eine Glasschüssel auf den Kopf gehauen hat und ist dann geflüchtet und ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich reden darf. Oder ja, nein, das ist schon, nun liegt das ja auch schon eine Weile zurück. Wie alt ist die Tochter heute? Die ist jetzt 24, wie geht es ihr heute? Kriegt nichts auf der Reihe. Lebt sie in deiner Nähe? Ja. Und sie ist mit 18 Jahren schwanger geworden. Den Kleinen, der wird jetzt 5 im Januar, den habe ich überwiegend bei mir gehabt. Aber jetzt bin ich leider am Brustkrebs erkrankt. Das heißt, du kannst dich gar nicht mehr so kümmern um das Kind. Jetzt habe ich 6 Chemos hinter mir. Ja. Stand jetzt eigentlich vor 2 Wochen vor einer OP. Musste ich aber absagen, weil ich kurz vor einer Lungenentzündung stand, kriege jetzt am 17. Dezember die OP um den Tumor, der Gott sei Dank kleiner geworden ist und es hat nicht gestreut. Aber natürlich eine enorme Belastung. Jetzt aber nochmal zu der Grundfrage. Warum glaubst du, dass du ein schlechter Mensch bist? Weil ich als Mutter versagt habe. Ja, das hast du gerade schon gesagt mit dem Raum. Was meinst du genau? Weil ich zu sehr an mich gedacht habe. Weil du zusammen mit dem Kind von dem Kindsvater weggegangen bist damals? Weil da hatten wir es doch gut. Aber dann bin ich aber offensichtlich warst du nicht so glücklich bei dem Kindsvater. Nee, aber auch bei dem, wo ich dann 17 Jahre mit zusammen war, der hat mich nie angefasst, Domian. Der hat dich nie angefasst? Nie. Das heißt, ihr hattet nie Sex miteinander? Nein, der hat mich nie an, also wenn ich den umarmt habe, dann ging er einen Meter zurück oder... Aber du musst doch am Anfang in den verliebt gewesen sein, sonst hättest du dich doch gar nicht auf den eingelassen. Ich weiß es nicht, was das war, Domian. Ich weiß es nicht und deswegen bin ich ja so schlecht. Wenn ich das damals gewusst hätte, dann könnte ich heute dazu stehen und sagen, aus dem und dem Grund habe ich es gemacht. Wenn du heute sagen könntest, ich war wahnsinnig verliebt in den und das war eine ganz große Liebe, dann könntest du das besser für dich verarbeiten. Ja. Aber das war einfach nur ein Fluchtpartner. Warum wolltest du denn fliehen von dem Kindsvater? Weil der, genau wie leider meine Tochter heute auch ein Einzelkind ist, weil ich gesehen habe, was der für eine Aufmerksamkeit gekriegt hat von seinen Eltern, die ich niemals von meinem Elternhaus gekriegt habe. Und ich wollte nicht, dass meine Tochter, ich weiß nicht, ich hatte so einen Beschützer. Hat dieser Mann dich denn schlecht behandelt? Ja. Was hat er denn gemacht mit dir? Ja, der hat mich immer korrigiert und nur so ein Beispiel, wenn man sagt, ich finde dich besser wie dich jetzt. Dann hat er zum Beispiel zu mir gesagt, besser als. Ach so, verstehe. Ja. Mhm. So, und das hat der Zweite aber auch gemacht, weil sie eben halt beste Freunde waren. Ich habe quasi das Double von denen genommen. Ja. Und letztendlich hatte der mich dann auch betrogen nach 17 Jahren. Mhm. Und also man kann ja verstehen, wie du es jetzt so andeutest, dass du deinen ersten Mann, den Vater deines Kindes, verlassen hast, weil du da einfach nicht glücklich warst. Ja. Merkwürdig ist, dass du dann zu einem Mann gehst, der sich fast genauso verhält. Ja. Und dass du dann mit dem auch noch so lange zusammenbleibst. Fast hundertprozentig gleich waren die. Warum hast du dich dann von dem nicht auch eher getrennt? Ich weiß es nicht. Der hat mich oft beschimpft und der war noch schlimmer als mein Mann. Mhm. Noch schlimmer. Ob das an meiner Kindheit gelegen hat, ich weiß es nicht. Mein Vater ist ein Alkoholiker, Quartalsalkoholiker, und der hat meine Mama oft geschlagen. Mhm. Und ich war die Älteste in der Familie und habe immer meine zwei Geschwister dann immer irgendwie beschützt. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es damit so. Ich weiß nur, dass meine Tochter jetzt das zweite Kind hat. Nicht von ihrem Mann, von einem 40-Jährigen. Mhm. Und ich stehe da vor einem Scherbenhaufen. Mhm. Ich gucke die Kinder an und denke, das ist alles meine Schuld. Wie konnte ich das machen? Du kannst natürlich in der Tat, du hast es selbst gerade gesagt, dass so ein merkwürdiges Verhalten seine Ursache in deiner eigenen Kindheitsprägung hat. Mhm. Das könnte, wenn man das genauer auseinandertüftelt, sicherlich eine Erklärung sein. Ja. Ich finde das sehr müßig, wenn du dich jetzt so mit Vorwürfen überschüttest, weil du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Das heißt, da man nie die Vergangenheit ändern kann, muss man sehen, dass man das Beste aus der Gegenwart macht. Und soll ich dir was sagen, Domian? Das Schlimme ist, weil ich jetzt Brustkrebs habe, denke ich, das ist meine Strafe und ich sehe, dass meine Tochter auch nicht viel auf der Reihe kriegt, obwohl wir ein super Verhältnis haben und die Kinder, die lieben mich und dass das ein Zeichen von oben ist, dass man... Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Instanz gibt, die dich jetzt, die du selbst ein schweres Leben früher hattest, dich ab... Ich soll weg vom Fenster, damit ich nicht mitkriege, was da noch alles passiert mit meinen Kind und mit meinen Enkelkindern. Ja, deswegen soll ich weg vom Fenster. Ja, so denke ich. Ja, aber das ist schlimm. Dadurch kommst du immer mehr in die Schuldschraube rein und das zerstört dich. Und gerade jetzt, wenn du selbst so eine schwere Erkrankung hast, darfst du nicht so belastet sein, weil das ist nur für die Krankheit auch nicht förderlich. Es tut mir nicht gut, das stimmt. Es tut dir überhaupt nicht gut. Du musst dringend brauchst du eine professionelle Hilfe an deiner Seite, um das alles mal zu ordnen. Ich würde dir wirklich sagen, ich weiß nicht, wie gut du mich kennst ja aus der Sendung, wenn ich das Gefühl habe, du bist wirklich, du hast Schuld an etwas, das sage ich dann auch. Mhm. Das ist bei dir aber überhaupt nicht so klar. Du hast Fehler gemacht, wie wir alle Fehler machen. Ja, aber diese große Schuld, die du dir jetzt einredest oder meinst, dass die über dir steht, die bist du nicht, da bist du nicht schuld dran. Da bist du nicht die Ursache für. Das sind fatale Verkettungen im, schicksalhafte Verkettungen im Leben und in deinem, in deiner frühen Kindheit. Tut mir gut jetzt. Ja, und deswegen brauchst du dringend Hilfe. Ich finde, du brauchst ganz dringend Hilfe. Jetzt wirst du erstmal mit Henning reden, meinem Psychologen. Oh, vielen Dank. Der soll dir mal so ein paar Sachen an die Hand geben, wo du dich hinwenden kannst. Okay. Und dann bitte unternimm was, sonst gehst du kaputt da dran. Mhm. Ich glaube, dass du die ganzen letzten Jahre schon kaputt gegangen bist daran. Ja. Und wer weiß, durch was wird Krebs ausgelöst? Das ist jetzt müßig, da einen Zusammenhang zu sehen. Aber auf jeden Fall ist klar, dass für eine schwere Krebserkrankung eine schwere Seele ganz, ganz schlimm ist. Ja. So. Ich danke dir, Domian. Sehr, sehr gerne. Jetzt, liebe Kerstin, legst du auf und der Henning ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute von Herzen. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Schöne Weihnachten. Dankeschön dir auch. Tschüss. Bis dahin, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Peter. Peter ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Peter. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Jetzt muss ich die Zeit ein wenig zurück bis zu meinem 16. Lebensjahr zurückdrehen. Ja. und zwar war es damals so gewesen, ich war 16 Jahre, meine Freundin 14. Mhm. Und wir kamen von einem Besuch von Bekannten nach Hause und das waren ungefähr 10 Minuten zu Fuß. Mhm. Und wie soll ich das weiter erklären? Meine Freundin war schon damals sehr gut gebaut mit ihren 14 Jahren. Mhm. Und ich habe nur gesehen, die Straße war sehr schlecht beleuchtet, aber da kam ein Bahnübergang. Und der war hell beleuchtet. Und dann kamen auf einmal drei Typen auf mich zu und auf meine Freundin zu. Und die haben meiner Freundin direkt beide, zwei davon Messer an den Hals gehalten. Mhm. Und haben ihn auch umgetatscht und wollten sie vergewaltigen. Sie wollten sie vergewaltigen? Sie wollten sie vergewaltigen, ja. Haben sie es gemacht? Nein. Das ging dann, ich war damals schon Karatekämpfer. Mhm. Und das ging zwei, drei Sekunden, da habe ich den Anführer, dem habe ich einen Fußtritt verpasst, aber ich habe nicht gesehen, wo ich hingetroffen habe. Mhm. Und im Endeffekt hat es sich rausgestellt, ich habe gedacht, das wäre in die Brust, aber ich habe nur das Herz getroffen, dann mit seinem eigenen Messer. Mhm. Und dann kamen auch dann so Anwohner raus und die haben auch vor Gericht ausgesagt für mich, dass ich also nichts getan habe, dass ich mich nur nur verteidigt habe. Ist dieser Mann gestorben? Der war tot, ja. Mhm. Aber das wusste ich nicht. In dem Moment wusstest du das noch nein, nicht? Nein, nein. Ich habe nur gesehen. Durch diesen Fußtritt ist sein eigenes Messer, was er in der Hand hatte, in sein Herz eingedrungen. Mhm. Und das konnte ich nicht ahnen. Mhm. Und dann kamen das waren 11 Leute waren das. Die kamen dann aus den gegenüberliegenden Häusern, kamen die raus. Und dann habe ich denen nur die Anschrift gegeben, wo ich zu erreichen bin, weil ich meine Freundin nach Hause bringen wollte. Mhm. Und die zittert am ganzen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt als erstes? Und dann habe ich denen meine Adresse hinterlassen, wo ich zu erreichen bin, nämlich bei den Eltern. Mhm. Und und dann kam 5 Minuten später die Polizei. Mhm. Und dann haben die mir erstmal gesagt, dass der Mann tot ist. War der gleich verstorben? Also direkt ins Herz rein. Mhm. Und die anderen, wo sind die geblieben? Ja, die sind links oder rechts, links und rechts abgehauen. So, jetzt bist du ein junger Mann von 16 Jahren und kriegst die Nachricht von der Polizei, dass du einen Menschen getötet hast. Ja. Was passiert in so einem jungen Kerl? Ich habe jetzt abgewogen. Was hast du jetzt richtig gemacht? Mhm. Hast du jetzt deine Freundin gerettet? Oder ich habe es nicht gesehen, ob der tot war oder nicht. Ja. Und wie gesagt, das habe ich dann so 5 Minuten später erst erfahren. Und der Vater meiner Freundin ist Polizist. Und dann, meine Freundin, die zitterte immer noch am ganzen Körper. Und Ist es dann zu einem Verfahren, zu einem Strafverfahren gekommen? Ich war ja 16. Ja. Und ich bin dann vor Gericht gestellt worden. Und unterlassene Hilfeleistung und versuchter Totschlag. Aber Unterlassene Hilfeleistung? Ja, richtig. Aber du hast doch Hilfe geleistet. Bitte? Du hast doch Hilfe geleistet. Achso, weil du hast nicht dem Täter Hilfe geleistet. Richtig, ganz genau. Und deshalb wollte der Staatsanwalt, der wollte die Klage aufrechterhalten. Und die Richterin, die hat das dann mit den 10 Zeugen, die dann nachher am Bahnübergang waren, die waren alle geladen und die haben für mich ausgesagt. Das heißt, wie lautete das Urteil? Notwehr. Notwehrfreispruch. Ja. Jetzt bist du heute 60 Jahre alt. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Und ja, du rufst zu diesem Thema, ich bin ein schlechter Mensch, an. Siehst du dich aufgrund dieser Tat, die so lange zurückliegt, als schlechten Menschen? Ja, in der Beziehung, weil ich wahrscheinlich nicht die erste Hilfe gemacht habe. Hätte eine erste Hilfe noch was gebracht? Nein, überhaupt nicht mehr. Erklär's mir doch nochmal genauer, warum du sofort mit deiner Freundin weggegangen bist. Zitterte? Weil sie zitterte am ganzen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, bringst du um 10 Uhr habe ich den Eltern versprochen, sind wir zu Hause. Und dann habe ich das auch dann so durchgezogen und habe sie dann, ich habe ihr einen Kuss gegeben. Aber nun lag ja dieser Typ vor euch oder vor dir quasi. Neben uns. Neben dir. Ja. Kannst du dich erinnern, ob du da hingeguckt hast und was du dabei empfunden hast? Nein, er hat geblutet. Mehr habe ich nicht gesehen. Du hast gesehen, dass der aus dem Herz blutete? Nein. Irgendwo geblutet. Ich habe gedacht, ich hätte ihn irgendwo unterhalb des Herzens getroffen. Aber das konnte ich nicht ahnen. Jetzt nochmal. Da kamen dann Leute dazu. Ja, die Anwohner, die da... So lange warst du noch bei dem Getöteten? Richtig. Und dann hast du diesen Leuten deine Anschrift gegeben? Die Anschrift der Eltern. Die Anschrift der Eltern, ja genau. Ja. Und dann bist du gegangen? Dann bin ich gegangen, ja. Ja, aber das wäre ja viel schlimmer gewesen, wenn du sofort weggerannt wärst. Nein, bin ich nicht, nein. Ja, eben. Das heißt, die anderen sind weggerannt. Und es stellt sich raus, das waren alles Türken gewesen. Also ich möchte jetzt nichts gegen Türken. Ja, man muss das nicht immer dazu sagen. Nein. Also das war ein Türke gewesen. Und der war 19 Jahre alt, also 3 Jahre alt als ich. Und der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich das kannte. Wahrscheinlich nicht. Den Kampfsport kannte. Ganz sauber wäre es gewesen, wenn du dabei geblieben wärst, wenn du geguckt hättest, ob du ihm helfen kannst. Aber da waren ja sowieso schon die Leute, die dann auch die Polizei und den Krankenwagen angerufen haben. Ja. Das heißt, durch dein Weggehen, selbst wenn er noch gelebt hätte, wäre er nicht früher verstorben. Also du hättest auf keinen Fall mehr irgendetwas tun können. Nein, er war sofort tot. Peter, es wundert mich kolossal, dass dich das ganze Leben offensichtlich so begleitet. Ja, wenn ich sowas in der Zeitung lese, wenn sowas passiert, dann kommt das immer wieder in mir hoch. Also ich finde, es ehrt dich sehr. Du hast immerhin einen Menschen getötet. Dass dich das dein Leben lang begleitet. Ich glaube, jeden sensiblen Menschen begleitet das sein Leben lang. Aber während du die Geschichte gerade so erzählt hast, ich hätte mich genauso verhalten. Ja, was hättest du denn gemacht? Na, also erstmal hätte ich natürlich auch meine Freundin versucht zu verteidigen. Mhm. Und dass das dann so unglücklich ausgegangen ist, da konntest du ja nur wirklich nichts zu. Und dann hast du sogar noch deine Adresse den Leuten hinterlassen. Ja, also mein Gott, und du warst 16 Jahre, und du warst auch noch ein halbes Kind. Ja, natürlich. Was will man denn noch mehr verlangen? Aber ich war Kampfsportler und das hat wahrscheinlich dann den Ausschlag gegeben. Ja, aber vielleicht hat der Kampfsport, so krass das jetzt klingt, deiner Freundin die Vergewaltigung erspart. Nur ist der andere Mensch durch dieses Unglück gestorben. Ja, richtig. Dein Beweggrund war ja bei dem Tritt, den nicht zu töten. Nein. Du wolltest ihn ja platt machen, einfach nur. Ich wollte ihn nur treffen, dass er ihn ablässt von dir. Besinnungslos wieder oder sowas. Ne? Ich kannte ja die ganzen Fußtritte. Wie stark ist denn diese Gewissensbelastung über die Jahrzehnte gewesen? Sehr stark. Wirklich? Ja. Liegt es daran, dass du einfach an der klaren Tatsache, dass du verantwortlich bist für den Tod eines Menschen oder an dieser, ich sag's mal, Petitesse, dass du früher gegangen bist? Nein, der Tod des Menschen. Der Tod des Menschen, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber ich konnte nichts dazu. Du konntest nichts dazu? Ich wollte ihn nur treffen, dass ich ihn irgendwie besinnungslos schlage oder sowas. Wie hat damals so deine Umwelt, deine Freunde, deine Familie, alle so um dich herum, deine Mitschüler, wie haben die reagiert auf diesen, auf dieses Unglück? Ja, die haben gesagt, du hast richtig gehandelt. Alle? Ja, alle. Es gab keinen Spießruten. Ich war Schulsprecher am Gymnasium und die haben alle gesagt, du hast richtig gemacht. Wenn du jetzt als so erfahrener und erwachsener Mensch noch so gewissensbelastet bist, wie war das denn damals so unmittelbar nach dieser Tat, nach diesem Vorfall? Als du 16 war, 16,5 warst, 17, 18, 19. Ich bin gerade 16 geworden. Ja, ich meine, als du dann so älter und älter wurdest, so als junger Mann, wie stark hat dich das damals beeinträchtigt und beschäftigt? Am Anfang sehr, sehr stark. Aber der Vater meiner Freundin, der hat mich dann beruhigt und hat gesagt, du hast das auch richtig gemacht, und der war ja auch Polizist gewesen. So, und der hat das dann alles in die Wege geleitet, und der sagt dann, als die Polizisten kamen zu ihm nach Hause, du sagst jetzt gar nichts mehr, du setzt dich erstmal hin und trinkst erstmal einen Schnaps. So. Der hat den auch gerne getrunken. Und dann hat er gesagt, du sagst jetzt gar nichts mehr, und den Bericht mit den beiden Kollegen, den mache ich jetzt. Was glaubst du, hat dieses Unglück dein Leben gravierend beeinflusst? Ja, insofern, dass ich den Karatesport weitergemacht habe. Ich habe nicht verstanden. Dass ich den Karatesport weitergemacht habe. Ja. Und dann, als ich dann so um die 30 war, dann habe ich dann den ersten Dan gemacht im Karate. Das ist ja der erste Meistergrad. Und dann war ich in einem Kloster in Nepal. Für 6 Wochen bei Reis und Wasser. Und da kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Und da war auch der Abt, der Mönch, der hatte den 6. Dan im Karate. Und der hat mir dann beigebracht, autogenes und mentales Training. Also vormittags und abends dann Kampfsport, also Freikampf, das heißt Shotokan-Karate ist ohne irgendwelche ohne welche Schonungen. Also man kämpft dann wirklich nur mit seinem Körper. Und dann, man muss dann eben das lernen, dass man 2-3 Zentimeter vor dem Treffpunkt stoppt. Und das habe ich dort gelernt. Und dieser Mönch, der hat mir, das war ein buddhistischer Mönch, der hat mir den 2. Dan gegeben. Und den habe ich heute noch bei mir oben hängen. Nun warst du bei weisen Menschen. Bitte? Ich sag, du warst bei weisen Menschen. Ja, das war ein buddhistisches Kloster. Ja, hast du diesem Mönch deine Geschichte erzählen können? Ja. Was hat der Mönch zu dir gesagt? Er sagte auch, du musst jetzt erstmal, also wir konnten uns nur in Englisch unterhalten. Der hat mir gesagt, wir fangen sofort am nächsten Morgen mit dem autogenen und mentalen Training an. Okay, was hat er gesagt zu deiner Gewissensbelastung? Du brauchst keine Gewissensbelastung zu haben, hat er mir gesagt. Hat er klar gesagt? Ja. Also ich kann jedem nur empfehlen, der irgendwelche Probleme hat, so mal in ein Kloster absolut zu gehen. Aber trotz der Worte des weisen Mannes hast du die Gewissensbelastung? Ja. Also wenn ich irgendwas jetzt im deutschen Fernsehen sehe oder in deutschen Zeitungen lese, dann kommt das wieder hoch. Bist du selbst in eine Richtung gehend gläubig? Ja, ich bin Buddhist. Du bist Buddhist? Ja, ja. Na gut, die Buddhisten sagen, dass man höchste Wertschätzung vor allen Lebewesen haben muss. Richtig. Und dass man nie ein Wesen töten darf. Naja, aber wenn... Bewusst töten darf. Darauf richtig, kommt das aber an. Wenn dieser Mensch mir sagt, du hast richtig gehandelt, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Mhm. Ich finde, auch gerade bezogen auch auf den Buddhismus, dass es die Frage der Vorsätzlichkeit ist. Das war ja keine Vorsätzlichkeit, das war ja Notwehr. Genau, das meine ich. Insofern kann man auch von buddhistischer Warte sagen, ich glaube, du bist ja auch Buddhist, ne? Ich interessiere mich sehr dafür, sagen wir so. Ja, du kennst ja die Säulen des Buddhismus. Ja. Man kann die Einstellung haben, es ist ein großes Unglück. Es ist einfach ein schlimmes Schicksal, was du zu tragen hast. Das ist so. Mhm. Aber du hast keine Schuld zu tragen. Das finde ich ganz wichtig. Du bist in etwas verwickelt worden, was in der Tat schwierig ist und damit muss man klarkommen. Aber du trägst keine Schuld für den Tod eines Menschen im Sinne von wirklicher Schuld. Ja, was hättest du denn jetzt in dem Moment gemacht? Hättest du jetzt erstmal versucht, jemanden noch zu retten, der schon tot war? Oder hättest du deine Freundin genommen, die gezittert hat? Ich hätte genau dasselbe gemacht wie du. Ja, dann bin ich schon mal beruhigt. Ich hätte genau dasselbe gemacht wie du. Du hast doch sogar den Leuten noch deine Adresse hinterlassen. Ja, mein Gott, richtig. Du hast doch... Also mehr kann man doch fast gar nicht tun. Und du standst unter Schock. Das muss man ja auch noch alles berücksichtigen. Nein, ich hatte keinen Schock gehabt. Naja, komm. Nein. Also ich war ruhig gewesen. Na gut, aber es war ja schon eine extreme Stresssituation, in die... Aber ich hatte meine Freundin in der Nähe, die war und die stand unter Stress. Ja. Und dann die nach Hause gebracht. Und dann auf die Polizei gewartet. Ich weiß nicht, du hast dich jetzt so intensiv damit beschäftigt, aber vielleicht kann es trotzdem nicht schaden, wenn du auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führst. Ja, das wäre nett. Das biete ich ja gerne an. Ja. Ich danke dir für das Vertrauen, Peter. Ja, nichts zu sagen, Jürgen. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe dazu. Und bitte dich, es aufzulegen und Henning ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss. 1:47 haben wir. Hier ist Anna. Anna ist 23. Guten Morgen, Anna. Hallo, ja, Anna. Hallo, wunderschönen guten Abend, Domian. Ja, hallo, Anna. Warum bist du ein schlechter Mensch? Also, und zwar geht es bei mir darum, ich bin nicht eine Domina, aber eine Geldherrin. Du musst irgendwie ich verstehe dich sehr schlecht. Halt das Telefon mal ein bisschen besser. Hallo? Ja, ich höre dich jetzt ganz gut. Okay. Ja, und zwar geht es bei mir darum, ich bin eine Geldherrin und ich erniedrige Nochmal, Männer. Ich verstehe nicht. Was bist du? Eine Gelddomina, eine Geldherrin. Eine Gelddomina. Richtig. Also, okay, ich verstehe. Ja, und zwar, ich erniedrige Männer und die bezahlen dafür. Mhm. Ich komme aus ordentlichen Verhältnissen und ich bin da seit 4 Jahren reingerutscht. Machst du das hauptberuflich? Ja, momentan auf jeden Fall schon. Ja. Also so nebenbei, also angefangen habe ich hauptberuflich, aber da es mir einfach alles zu nahe ging, konnte ich das Ganze nicht mehr mitmachen. Und jetzt mache ich das halt nur so ab und an nebenbei, weil es mir einfach ein bisschen manchmal zu nahe ging. Du hast auch noch einen normalen Beruf. Wie bitte? Du hast auch noch einen normalen Beruf. Nein, also ich mache nur das momentan hauptsächlich von zu Hause aus. Nee, weil du gerade sagst, ich mache das jetzt nur noch so nebenher. Wie bitte? Weil du gerade gesagt hast, ich mache das jetzt nur noch so nebenher. Daraus schloss ich, dass du auch noch einen Beruf... Nee, ich mache momentan nichts anderes, aber das habe ich jetzt seit 4-5 Jahren gemacht. Ich bin jetzt am Überlegen, da auszusteigen, weil es mir einfach alles nicht so viel wird. Was geht dir denn da zu nahe? Und zwar, dass ich da die anderen, Sklaven, so nennt man das ja in der Materie, immer erniedrigen und demütigen muss. Und das ist dein Job und das wollen die ja auch. Ja, genau, die bezahlen ja dafür ja auch. Genau, aber es kommt nie Es kommt nie zum Geschlecht. Aber ja nicht nur auf Demütigung, das geht ja auch schon einen Schritt weiter. Nämlich, was passiert da noch? Ja, das kommt ja immer ganz darauf an, auf den User, der bei mir in meinen Chat kommt und der mein Chatraum betreten tut. Also die einstehen. Ach so, das passiert nur im das passiert nur im Chat, gar nicht real. Doch, auch real. Also man trifft sich im Chat und das geht auch dann ganz ins Reale. Die kommen dann auch zu dir in dein Studio. Ja. Nicht ins Studio, das tue ich einfach so privat nebenbei, aber ja, trotz allem, ich habe schon versucht, ein paar Freunden zu erklären, was ich da nebenbei tue. Und die haben zu mir gesagt, wie ich das halt überhaupt aushalte, wie ich das überhaupt machen kann. Mhm. Jetzt mal die ganz klare Erklärung, das, was du machst, machen viele Frauen und auch Männer umgedreht. Du bist eine Domina, verdienst deine Kohle damit, ist eine Form im weitesten Sinne der Prostitution, ohne dass es da Geschlechtsverkehr gibt. Warum glaubst du, dass du ein schlechter Mensch bist? Ja, weil ich denke, dass das, was ich tue, einfach irgendwie nicht das Richtige für mich ist. Das wurde mir auch schon einige Male gesagt, dass ich... Wie merkst du das, dass das nicht das Richtige für dich ist? Weil ich einfach, nachdem ich zum Beispiel eine Real-Session hinter mir habe, ich mich einfach komisch dabei fühle. Mhm. Gut, dann bist du ein schlechter Mensch letztendlich nur dir gegenüber, nicht anderen Menschen gegenüber. Ja, also ich würde eher sagen, nur mir gegenüber. Nur dir gegenüber, gut, das kann... Weil die anderen wollen es ja. Genau, aber ja, ich komme einfach irgendwie... komisch dabei vor. Ist es Ekel auch? Wie bitte? Ist es Ekel? Ekel? Nein, Ekel nicht so, aber ich denke mir einfach, ja, was tust denn du da eigentlich? Mhm. Hast du denn auch eine normale Beziehung, privat? Ja, hab ich. Der weiß das auch alles. Der weiß das? Und das ist so, ja. Aber das ist auch eigentlich so mit der Einzige, der es weiß. Mhm. Und der hat keine Probleme damit? Nö, eigentlich nicht. Mhm. Was ist denn bisher das... Aber ich muss es allen anderen verheimlichen, weil in meiner Familie oder so könnte ich sowas nicht erklären, dass ich sowas tue, weil... Was erzählst du denn deiner Familie, was du beruflich machst? Ja, halt Promotion, mal hier, mal da. Mhm. Mhm. Aber trotz allem fühle ich mich dann, wenn ich dann alleine bin, ein bisschen komisch. Was war für dich? Weil ich alle verarschen tue. Weil du alle verarscht? Ja, also ich meine, meine Leute. Meine Familie. Ja, ich verstehe, ja. Was war bisher das Krasseste, was du mit einem Kunden machen musstest oder gemacht hast? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier nenne. Real oder übers Internet? Nee, wenn dann schon real. Real? Oh ja, da gab es so einige Geschichten. Also die einen, die wollten, dass sie so richtig blutig ausgepeitscht werden und über eine ausgepeitschte Haut dann noch Wachs übergossen kriegen. Mhm. Ja, und dann noch, aber ja, das kann ich hier, glaube ich, gar nicht nennen. Wir versuchen es mal. Ich kann nicht. Ich meine, dass wie bitte? Ich sag, wir versuchen es mal. Wenn es zu krass wird, dann sage ich Stopp. Ja, die wollen dann geknebelt und was weiß ich alles hier richtig eingesperrt werden. Hm. Na gut, das klingt ja noch. Kennen wir ja alles, haben wir hier schon alles gehört. Ja. Aber, Anna, der Fall ist doch eigentlich ganz klar. Wenn du für dich sagst, ich bin ein schlechter Mensch zu mir selbst, weil ich etwas tue, was mir nicht gut tut, dann musst du da rausgehen. Das ist doch ganz klar. Mhm. Und so schnell wie möglich, weil du dir selbst seelischen Schaden zufügst. Ja, das könnte sein, ne? Warum tust du dich da so schwer mit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, weil ich das jetzt seit 4, 5 Jahren schon tue und ich mir einfach... Ich weiß nicht. Aber habe mir selber gedacht, dass ich einfach gar keine Lust mehr darauf habe, so irgendwie. Dann musst und du, dass ich da raus muss, weil ich ja irgendwie darauf nicht klarkomme. Ja, du musst raus, ganz klar. Finde ich auch. Finde ich auch. Wir überlegen mal, ob wir dir noch ein paar Tipps geben können, wie man da gut aussteigt, Anna. Deshalb bitte ich dich, es aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. So machen wir es. Alles Gute wünsche ich dir und guten Ausstieg. Okay. Tschüss, ciao. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht es mit Dominik. Der ist 24. Guten Morgen, Dominik. Hallo. Hallo, Dominik. Schön, dass ich mal durchkomme. Ja, zu einem ernsten Thema. Ja, also es geht darum, ich bin gestern aus der Haft entlassen worden. Du bist gestern aus der Haft entlassen worden? Genau. Ja. Wie lange hast du gesessen? 3,5 Jahre. Warum? So, wegen einer schweren Körperverletzung. Was hast du angestellt? Das war in der Disco, war ich mit meiner Freundin und da kam irgend so ein Typ um die Ecke und hat sie halt angefasst. Angefasst? Ja, an den Hintern gepackt und dies und das. Ja. Und ich war alkoholisiert. Da sind mir die Nerven durchgebrannt. Und ja, da habe ich ihn so schwer verletzt, dass er heute nur mit Krücken gehen kann. Und dafür zahle ich auch Geld. Und jetzt, wo ich aus dem Knast komme, will meine Familie, meine Freunde, damaligen Freunde, die wenden sich alle ab und sagen, halt, ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Gibt es die Freunde? Bin ich ein schlechter Mensch? Fragst du mich? Ja. Oder hätte ich noch eine zweite Chance verdient? Lass mal noch mal ein bisschen reden erst, bevor wir dazu kommen. Ist die Freund, ja, okay. Gibt es die Freundin noch, für die du das gemacht hast? Nein, die ist, hat nach einer Woche, nachdem ich verhaftet wurde, eine Woche später Schluss gemacht. Nun sind 3,5 Jahre eine lange Zeit, wenn man im Knast sitzt. Da hast du viel über das nachgedacht. Was hast du in diesen 3 Jahren, wie hast du über diesen Vorgang und diese Tat gedacht? Also dann ist schnell klar geworden, dass das scheiße war. Also erstens hat sich das nicht gelohnt. Die Freundin ist halt weg. Ich habe diesen Jungen so schwer verletzt, dass er halt nur noch mit einer Krücke gehen kann. Und sein ganzes Leben daran leiden muss. Das ist dauerhafter Schaden, genau. Hast du mit dem jungen Mann mal Kontakt aufgenommen? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Der hat mir der Mut zugefehlt. Was hat der? Der Mut hat mir gefehlt. Ich hatte das schon vor. Also das habe ich in meiner Zelle. Ich habe bestimmt 10, 15 Briefe schon geschrieben, jedes Mal, aber ich hatte den Mut nicht, die abzuschicken. Warum nicht? Weil ich der Meinung bin, was hilft Ihnen das? Ich kann mich zwar entschuldigen, trotzdem wird es nicht mehr besser. Da hast du völlig recht, Dominik. Aber es ist trotzdem eine tolle Geste, wenn du das machen würdest. Und ich kann dir nur dringend raten, das zu machen. Wer weiß, vielleicht freut er sich, der Mann. Und wenn er merkt, dass du Reue zeigst und dass es dir leid tut, dass du dich so viele Jahre damit beschäftigt hast, hat das schon eine Wirkung. Du machst dir nicht wieder gesund. Aber es ist ein Zeichen. Es ist einfach ein Signal, was ich schon sehr wichtig finde. Jetzt hast du gerade gesagt, die Leute um dich herum wenden sich alle von dir ab, weil die sagen, du bist ein schlechter Mensch. Ja. Bist du zum ersten Mal straffällig geworden? Das war meine erste Straftat, ja. Du hast mir gerade eine ganz konkrete Frage gestellt. Du hast gesagt, habe ich nicht eine zweite Chance verdient? Hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ich finde absolut ja. Ich finde, das ist schlimm, was du gemacht hast. Es gibt keine Begründung dafür, das zu tun in der Disco. Das ist Macho-Gehabe, auch wenn der Typ deine Frau angefasst hat. Ja, das weiß ich jetzt auch. Das weißt du jetzt auch, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde schon, dass man eine zweite Chance verdient hat. Und vor allen Dingen, wenn man kritisch und reuemütig der Tat gegenübersteht. Da darfst du dich jetzt nicht niedermachen lassen. Sonst kommst du auf die schiefe Bahn, wenn du dich dadurch fertig machen lässt, wenn die anderen sagen, du bist ein schlechter Mensch. Also, ja? Nochmal durchstarten. Ja, also ich finde, diese zweite Chance muss auch beinhalten, dass du versuchst in deinem Leben einfach gute Sachen zu machen, dass du im übertragenen Sinn das wieder gut machst, was du da angerichtet hast. Und ja. Nimm auf jeden Fall Kontakt zu dem Mann auf oder schick ihm die Briefe. Vielleicht meldet der sich ja auch und es gibt sogar ein Gespräch. Ich kann dir nur dringend dazu raten. Lieber Dominik, mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir melden uns auch bei dir gleich nochmal, okay? Okay, danke schön. Okay, tschüss Dominik, ciao. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen sind wir in der freien Themennacht. Radio 1 Live nicht, aber morgen ausschließlich im Fernsehen. Bis dahin, tschüss.